Sandbild. In dieser Sackte sich nicht rührt. Und am Bahnhof zum wird ein Frieden inszeniert. Wie ein Abschied, in der für immer ist und kalt. Wie ein Blutergus, wie mit dem Bootfahren auf Asphalt. Wie ein Selbstmord, wie ein Giftpfeil ins Gesäß. Kein Blatt vom Mund, mehr schöne Papa le Française. Wie ein Schwelbrand, der die halbe Stadt verzehrt. Wie im Untergrund, wie ein zu stumpfes Spielzeugschwert. Dieses Nacktbild sagt, wir sind doch nicht so dick. Total stilos, doch tot schick. Wie ein Prachtkerl, in dessen Lächeln eingefriert. Wie ein Rauchverbot, gegen das niemand protestiert. Wie ein Kratzbaum, an dem die Hoffnung sich zerreibt. Wie ein Schulterschluss, der uns nicht ein Nein entzweit. Wie ein Seehund, der nur aus Eitelkeit nicht bellt. Wie ein Hinterhalt, wie ein Geräusch, das uns missfällt. Dieses Feindbild, oh ja, an allem ist es schuld. Und im Streichel so verlieren die Mütter die Geduld. Wie ein Trostpreis für die netteste Idee. Wie ein Wasserfall, wie zu viel Nagellack am See. Wie ein Bandwurm, wie eine Schönheit, die verblasst. Absolutely.